Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich würde sagen, ich gehe einfach direkt rein ins Thema. Ich habe mir jetzt mal selbst so ungefähr eine Dreiviertelstunde gesetzt. Ich habe hier auch eine Uhr mitlaufen, dass wir ungefähr dann noch Zeit für eine Diskussion haben. Es soll ja auch möglich sein, Sie sollen ja auch Fragen stellen können. Und ja, ich möchte ja nicht zu viel erzählen. Die Bücher können tatsächlich käuflich erworben werden und es gibt ja normalerweise eine Buchpreisbindung, aber ich kriege Rabatt. Das heißt, den Rabatt gebe ich natürlich weiter. Also sie werden ein bisschen billiger als im Laden sein. Ja, fangen wir doch direkt an. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dieser Ansicht hier. Den meisten Widmern ist dieses Haus vielleicht bekannt. Ich weiß auf jeden Fall von manchen hier im Raum, denen es sehr gut bekannt ist. Und bevor ich jetzt meinen eigentlich freigehaltenen Vortrag beginne, fange ich gleich mal mit dem ersten Zitat an, das ich vorlesen möchte. Das ist aus diesem roten Büchlein hier, das Kapitel Eine jüdische Kindheit. Isaac Deutscher hat den Begriff vom nicht-jüdischen Juden geprägt, der auch auf Rosi Fröhlich, geborene Wolfstein, zutrifft. In einem Interview mit Ludger Haidt gab sie 1985 an: Obwohl ich selbst Jüdin bin, habe ich mich nicht so sehr auf der jüdischen Linie bewegt. Trotz allem begann ihre beinahe 100 Jahre umfassende Biografie in einem Haushalt, der durchaus religiös war und sie auch an die liberal geprägte Familientradition heranführen sollte. Die Geschichte der Wolfsteins lässt sich zum Teil rekonstruieren. Rosis Vater Samuel Wolfstein und dessen Bruder Siegmund kamen als junge Männer auf der Suche nach Arbeit von Körbecke im Kreis Warburg nach Witten an der Ruhr, mit dabei auch ihre Eltern Perle und Bertha Wolfstein. Die Familie Adler, das heißt die mütterliche Linie Rosi Wolfsteins, war schon zuvor in Witten ansässig. Während Rosis Mutter Clara Wolfstein, geborene Adler, ihr Einkommen als Musiklehrerin erwirtschaftete, war der Vater an der Börse beschäftigt. Rosi Wolfstein war das dritte von insgesamt 4 Kindern. Ihr Bruder Paul kam 1885 zur Welt, die Schwestern Wilhelmine Gisela und Bertha folgten 1886 und 1891. Bei der Geburt aller 4 Kinder musste noch ein Haus in der Poststraße 12 angemietet werden, ehe die Familie 1891 durch eine allgemeine verbesserte Wirtschaftssituation ein eigenes Gebäude in der Nordstraße 12 kaufen konnte. Dort wohnte unter dem Dach sogar eine eigene Hausangestellte, Frau Winkelmann, die keinen unerheblichen Einfluss auf Rosi Wolfsteins Sozialisation hatte. Alle Kinder, von denen augenscheinlich keines einen biblischen Vornamen trug, besuchten dieselbe Volksschule, ehe geschlechterspezifisch die Trennung erfolgte. Paul Wolfstein durfte auf das städtische Realgymnasium, die anderen gingen auf die höhere Töchterschule. Ein Gebäude, in dem sich vormals die jüdische Volksschule befand. Ausschlaggebend für eine angepasste Lebensweise der Wolfsteins war der Kantor Jakob Ostwald, der eine Schlüsselrolle im Leben vieler Wittener Jüdinnen und Juden eingenommen hatte. Während er einerseits Deutsch als Liturgiesprache eingeführt hatte, empfahl er den Gemeindemitgliedern andererseits nachdrücklich, sich nicht durch äußere Merkmale als der jüdischen Gemeinschaft zugehörig zu erkennen zu geben. Hinzu kam eine allgemeine Erziehung im paternalistischen Sinne, wonach die Bildung eine herausragende Rolle spielen sollte, flankiert von Sekundärtugenden wie Sauberkeit und Ordnung. Damit trug Ostwald wesentlich zur Assimilation der jüdischen Wittener an die christliche Mehrheitsgesellschaft bei. Als Kaiser Wilhelm I. im März 1885 seinen 88. Geburtstag feierte, wurde in Witten die neue Synagoge eingeweiht. Eben dort engagierte sich Samuel Wolfstein für den Kultusvorstand, dem er von 1881 bis 87 als Stellvertreter angehörte, ehe er sich 1890 auf den Posten des Vorstands bewarb, jedoch nicht genügend Stimmen erhielt. Ab 1892 war er wieder als Stellvertreter tätig. Schon in der Schulzeit entwickelte sich bei Rosi Wolfstein eine Art kindlicher Gerechtigkeitssinn, der keine Grausamkeit erdulden konnte und den Frieden einem jeden Krieg vorzog. Später hielt sie ihre Erinnerungen daran fest. Ich zitiere: Ich entsinne mich deutlich, dass schon in der Schule alle Betriebsamkeit mich weder für Kriege, Schlachten, deren Helden noch den modernen Militarismus zu begeistern vermochten. Ich sah darin, infolge der historisch sinnlosen Darstellung, nur etwas Verabscheuungswürdiges. Eine Auffassung übrigens, die weder im Elternhause, in dem rein bürgerliche Tendenzen herrschten, eingegeben war, noch im geringsten dort bestärkt wurde. Noch ehe die Schulzeit beendet war, hatte ich den Willen, später die auf Frieden und Verständigung der Völker gerichteten Bestrebungen zu unterstützen. Zitat Ende. Doch schon vor dem Schulzeitende ereilte die Familie ein schwerer Schicksalsschlag, der den Lebensweg der jungen Rosi im Weiteren bestimmte. Samuel Wolfstein hatte sich bei Spekulationsgeschäften an der Börse vertan, alles verloren und somit eine Privatinsolvenz herbeigeführt. Fatale Folgen hatte nun seine kulturelle Verhaftung in assimilierten Denkmustern. Obwohl ein Phänomen des 19. Jahrhunderts bereits rückläufig war, nämlich der Selbstmord als Ausweg für gesellschaftlichen Ehrverlust im Angesicht des wirtschaftlichen Bankrotts, entschied er sich im August 1901, sein Leben zu beenden. Während die beiden älteren Kinder das Haus bereits verlassen hatten und sich durch Lohnarbeit selbst versorgten, musste Rosi Wolfstein fortan neben der Schule als Kindermädchen arbeiten, um das Schulgeld für sich und ihre jüngere Schwester zu erwirtschaften. Für den Rest kam Mutter Clara Wolfstein auf, die das Haus in eine Herrenpension umwandelte, um es nicht verkaufen zu müssen. Nach der Schule machte Rosi Wolfstein eine kaufmännische Lehre. Ich war natürlich mächtig stolz auf meine Selbstständigkeit. Zu dieser Zeit wohnte ich noch zu Hause, allerdings mit einem separaten Eingang. Zitat Ende. Bald nach ihrer Ausbildung, die sie vorzeitig beenden durfte, fand sie eine Anstellung als Lohnbuchhalterin in einer Möbelwerkstatt im 15 Kilometer entfernten Hagen. Sie erhielt kostenfreie Unterkunft und Verpflegung, weshalb sie das niedrige Gehalt akzeptierte. Anders als ihre männlichen Kollegen. Ich zitiere wieder Rosi Wolfstein. Eines Tages kamen die Arbeiter aus der Werkstatt, es waren nicht viele, 6 oder 8, in das Büro des Chefs. Sie wollten nur ein paar Pfennige mehr Stundenlohn haben. Ich arbeitete nicht im Büro, sondern am Eingang, wo meine Kasse stand. Es folgte eine sehr aufgeregte Auseinandersetzung mit dem Chef. Zitat Ende. Er drohte den Angestellten damit, die Polizei zu rufen und sie erschießen zu lassen, würden sie nicht augenblicklich sein Geschäftszimmer verlassen. Ich zitiere wieder Rosi Wolfstein. Auf mich hatte das einen schrecklichen Eindruck gemacht. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass es wegen einer Lohnforderung zu solchen Auftritten kommt. Die Arbeiter sprachen mit mir nicht darüber. Sie waren eher noch verschlossener als vorher. In mir tobte eine Auflehnung gegen dieses Verhalten des Chefs. Ich kündigte. Wo ich so etwas mit angehört hatte, konnte ich doch nicht mehr arbeiten. Zitat Ende. Ich denke, wir haben jetzt schon ein paar Facetten der Biografie Rosi Wolfsteins und der jungen Rosi Wolfstein kennengelernt. Eine davon ist dieses Einsetzen für fremde Interessen. Also sie hat sich nie aufgrund ihrer eigenen Situation der Sozialdemokratie zugewandt. Sie ist gerade auf dem Weg dorthin, wenn wir jetzt diesen ersten Moment erfahren haben, sondern immer durch äußere Einflüsse ist sie sozusagen einen Schritt in diese Richtung gegangen. Der erste war jetzt eben das, dass sie miterlebt hat, wie ihre Mitarbeitenden behandelt wurden. Der nächste ist dann im Zuge der Demonstrationen vor der Reichstagswahl, als in Witten Frauen auf die Straße gingen, um für das allgemeine Frauenwahlrecht zu kämpfen, womit sie zum ersten Mal so den Gedanken überhaupt mit dem Gedanken konfrontiert war, wieso dürfen Frauen eigentlich nicht wählen oder gewählt werden? Parallel dazu gab es in Berlin vergleichbare Demonstrationen und dort ist die Polizei mit Pferden beritten in die Demonstrationsmengen hineingeritten und hat dabei auch Menschen verletzt. Es ist also Blut in den Straßen geflossen. Und das hat sie auch wieder sehr in diese Situation gebracht, dass sie sich für die Unterdrückten einsetzen wollte. Also hier haben wir quasi diesen Moment. Sie will dann Sozialdemokratin werden, geht auch in Witten ins Parteibüro und muss erfahren, dass sie als Frau überhaupt kein Mitglied einer Partei werden darf, weil Frauen durften zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Parteimitglieder werden. Jetzt werden manche sagen, Moment, Clara Zetkin ist doch viel älter und war auch schon Mitglied der Sozialdemokratie. Das stimmt, früher gab es diese Möglichkeit und auch in dieser Zeit hatte die Partei einen Trick, um Frauen Mitglieder werden zu lassen, denn Vereine in irgendeiner Form, die jetzt nicht politisch waren, sondern gesellschaftlich, sozial, das ging. Und durch die Verbote zur Zeit der Sozialistengesetze war das eben für andere schon möglich, wo es jetzt für Rosi kurzzeitig nicht möglich war. Sie ist also total empört und weiß nicht, was sie tun soll. Aber einige Monate später wird dieses preußische Recht reformiert und danach darf sie doch eintreten. Und das tut sie dann auch. Eine der Figuren, der sie sich relativ schnell zuwendet, ist Rosa Luxemburg. Allerdings trifft sie Karl Liebknecht noch ein kleines bisschen früher, 1910 in Kamen. Und dann trifft sie kurz darauf Rosa Luxemburg. Und das ist natürlich die Figur, die sie am meisten geprägt hat in diesen frühen Jahren, als sie noch Sozialdemokratin war, weil es noch gar keine Alternative gab. Also das war das Linkeste, was es gab. Und Rosa Luxemburg war sozusagen eine der Vertreterinnen des linken Flügels der SPD und damit war das sozusagen ihre Ansprechperson. Jetzt möchte ich ein bisschen Rosi Wolfstein selbst zu Wort kommen lassen, aber nicht durch Zitate, sondern wir wollen mal ihre Stimme hören. Sieht man diese Fehlermeldung? Ne, sieht man nicht, okay. Das ist ein Ausschnitt aus einem Interview des Hessischen Rundfunks. Wir hören also einen Interviewpartner vom Radiosender und dann die nicht mehr ganz so junge Rosi Wolfstein, damals Rosi Fröhlich, aber das ist ja erstmal egal, es geht um die jungen Jahre sozusagen. Ich glaube, jetzt muss ich doch dieses Fenster hier wegmachen. Moment. Na? Geht das so? Sie lernten Frau Luxemburg recht früh kennen und waren mit ihr bis zu ihrem Ende verbunden. Wann, Frau Fröhlich, trafen Sie Rosa Luxemburg zum ersten Mal? Ich lernte sie in der Bewegung, in dem Kampf für die Aufhebung des preußischen Dreiklassenwahlrechts kennen. Das war eine große, von der Sozialdemokratie geführte Massenbewegung im Jahre 1910. Man sagt Rosa Luxemburg nach, dass sie sehr anziehend gewirkt habe durch ihre Geistigkeit. Können Sie das irgendwie näher beschreiben? Ja, ich erlebte die Faszination, die von ihr als Rednerin ausgeht. Das war in Kamen bei Dortmund. Dort sprach sie auch über diesen Wahlrechtskampf. Und ich beobachtete, wie die Bergarbeiter, es waren damals eine ausschließliche Bergarbeitersiedlung, und ich beobachtete, wie die Bergarbeiter müde, bleich, erschöpft beinahe noch zu der Versammlung kamen. Aber sie kamen zu Hunderten. Und dann erlebte ich, wie diese Frau auf diese Masse wirkte. Ich erlebte, wie sie mit wenigen Strichen in ein Bild der Lage zeichnete, in der wir uns damals befanden und in dem es galt, dieses preußische Dreiklassenwahlrecht zu beseitigen. Sie machte den Menschen bewusst, um was es geht und welches ihre Aufgaben in dieser Situation, also in diesem Kampf, sind. Frau Fröhlich, vielleicht ein paar Worte noch über spätere Begegnungen. Das nächste Mal erlebte ich, wie sie im Reichstagswahlkampf 1912 sprach. Da war das Hauptthema für Rosa Luxemburg die Zuhörer auf die Gefahren in der Weltpolitik, das heißt Imperialismus, Kriegsgefahr, die damals noch nicht greifbar war, aber in visionärer Weise sah sie diese Dinge. Nicht nur visionär, sondern auch also gewissermaßen fundiert aufgrund der ökonomischen Verhältnisse, die sie sehr genau kannte und aufgrund der Erkenntnis, dass aus diesen Dingen sich aus unvorhergesehenem Anlass ganz große Katastrophen entwickeln können. Ja, dreiviertel Jahre später war ich ihre Schülerin in der Parteischule. Diese Einrichtung war ja eine einmalige, ganz großartige Sache der Sozialdemokratie, dass sie eine geringe Anzahl, es waren immer höchstens 30, von aus den Bezirken vorgeschlagenen Genossen heranholte zu einer besonders intensiven Schulung. Ja, worüber haben Sie da gesprochen? Ja, diese Schule versuchte, den Nachwuchs heranzubilden für die Redaktionen, Sekretariate, auch für eventuelle Mandate zu den Parlamenten oder Kommunalvertretungen. In diesem Unterricht, es ist eigentlich gar kein Unterricht, es war die Bildung eines Menschen zum selbstständigen Denken und zum Verstehen der Marx'schen Grundgedanken und seines Hauptwerks, des Kapital. Dem diente Rosa Luxemburgs Pensum und ich kann sagen, dass sie diesen aus ganz verschiedenen Kreisen kommenden Menschen und auch im Alter nicht ganz einheitlich, also eine sehr zusammengewürfelte Schülerschaft, dass sie das ganz großartig verstand, diese zum Denken zu bringen. Ja, an der Stelle mache ich dann mal weiter. Hier sehen wir diese Parteischule oder ein Foto dieser Parteischule. Es gab natürlich in jedem Jahrgang einzelne Fotos. Und sieht man den Pfeil, wenn ich hier was mache? Nee, ne? Okay. Also wir sehen hier im Bild Rosa Luxemburg und hier Rosi Wolfstein. Hier sitzt die einzige andere weibliche Teilnehmerin dieses Kurses. Der Rest waren Männer. Und ja, nachdem es ja hier auch um Mandate ging, sie hat es ja gerade gesagt, Mandate wurden damals nur an Männer vergeben zu diesem Zeitpunkt, deswegen war das auch irgendwo nachvollziehbar. Aber es ist faszinierend, wie sich eine Frau oder zwei Frauen, wenn man so will, Rosi Wolfstein und Rosa Luxemburg, gemeinsam für diesen Wahlkampf eingesetzt haben, bei dem sie selbst weder wählen durften noch gewählt werden konnten. Und genau aus dieser Zeit will ich jetzt noch was vorlesen, diesmal aus dem großen Buch. Und da geht es um eine Wahlkampfveranstaltung, also eine von ungefähr 35, die Rosi Wolfstein gemacht hat, während Rosa Luxemburg dann zum Abschlusswahlkampf nach, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchen Ort, auf jeden Fall hier in der Nähe kam, wo sie dann gemeinsam Abschlusswahlkampf gemacht haben und danach war die Wahl. Ich denke, den meisten ist wahrscheinlich bekannt, dass dieses Wahlergebnis ein Erdrutschsieg für die Sozialdemokratie war, 1912 direkt oder relativ kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das war das beste Ergebnis, das die Sozialdemokratie bis dahin erwirkt hatte. Vielleicht auch wegen der Wahlkampfarbeit von Rosi Wolfstein hier. Ich lese also jetzt hier vor. Doch zunächst sei es gestattet, eine der vorhergehenden Wahlkampfveranstaltungen beispielhaft zu skizzieren. Sie fand Ende 1911 oder Anfang 1912 statt. Also die Wahl war im Januar 1912. Man weiß nicht genau wann, weil das nicht terminiert ist. Dieses Ereignis jetzt. In Bocholt war ein Vortrag geplant, bei dem ein sozialdemokratischer Reichstagskandidat sprechen sollte, der jedoch kurzfristig erkrankt war. Rosi Wolfstein lud man als Ersatz für ihn ein und sie sagte zu. Trotz einer gewissen Unsicherheit, ob sie dem Vorhaben gewachsen sei, fuhr sie ins Westmünsterland. In der mehrheitlich katholischen Textilarbeiterstadt Bocholt fand sich eine wehrhafte Ortsgruppe der Konservativen, was Hauptgrund für Rosi Wolfsteins ausgeprägtes Unwohlsein gewesen sein dürfte. Die SPD legte großen Wert auf einen Wahlsieg in Bocholt, um zu zeigen, dass sie auch in konservativ geprägten Regionen Stimmenmehrheit erzielen konnte. Ich sträubte mich, dort eingesetzt zu werden, weil ich dachte, einer Auseinandersetzung mit der katholisch gesinnten Bevölkerung wäre ich nicht gewachsen. Es half aber alles nichts, ich musste fahren. Nach der Ankunft suchte Rosi Wolfstein auf dem Bahnsteig nach unbekannten Genossen, die sie abholen sollten. Dort ging ein Mann auf und ab, den sie fragte, ob er derjenige sei, der sie abholen würde. Der Fremde reagierte unerwartet. Er fiel fast in Ohnmacht, so ein verhältnismäßig junges Geschöpf. Rosi Wolfstein war erst 23 Jahre alt und das als Gegenrednerin in einer ziemlich festgefahrenen Zentrumsversammlung und der katholische Pfarrer hätte seine ganze Gemeinde mobilisiert. Zitat Ende. Eigentlich war die Wahlkampfveranstaltung seitens der SPD einberufen worden, doch drei weitere Genossen, die am Bahnhof warteten, machten der geladenen Rednerin schnell klar, dass der Verantwortliche der Zentrumsanhänger vermutlich versuchen würde, die Veranstaltung für seine Zwecke umzugestalten. Die Genossen waren keine Hilfe, wenn es darum ging, die aufgeregte Rednerin zu beruhigen. Ich zitiere weiter. Sie versuchten mir klarzumachen, dass ich dort wohl nicht sprechen könne und dass es das Beste sei, sofort zurückzufahren. Einer der Männer ergänzte, hast du schon mal eine Stuhlbeindiskussion mitgemacht? Rosi Wolfstein, die kein Interesse an derartigen Gewaltexzessen hatte, verneinte und bestand darauf, zur Versammlung gebracht zu werden. Der Veranstaltungsraum befand sich in einem Lokal, dem Restaurant Döring in Bocholt, das völlig überfüllt war. Die Besucher standen bis auf die Straße und versperrten jedem weiteren Gast den Zugang. Was Rosi Wolfstein bei ihrer Ankunft nicht sehen konnte, war ein Seil, das im Inneren des Zuschauerraums den Bereich der Männer von jenem der Frauen trennte. Um auf das Podium des Saals zu gelangen, musste sie sich helfen lassen, über ein Fenster in den Raum zu klettern. Einen anderen Eingang gab es nicht. Als die junge Frau auf diese Weise an den Ort des Geschehens gelangt war, sah sie sich direkt vor der Bühne mit einer Ansammlung von Männern konfrontiert, die sie beunruhigten. Zitat: Sehr furchterregende Gestalten, in Sporthemden, übersät mit Tätowierungen, sehr muskelstark. Ich sagte zu dem Vorsitzenden, erst müssen diese Leute hier weg, ehe ich überhaupt spreche. Er sagte, das sind ja unsere Leute. Die sollen gerade den Redner schützen. Daraufhin fasste ich Mut. Zitat Ende. Trotz allem waren die meisten Anwesenden aus Sicht Rosi Wollsteins politische Gegner der SPD. So beschloss sie, nicht ihren zuvor verfassten Text abzulesen, sondern völlig frei und über etwas anderes zu referieren. So hätte sie bei etwaigen Zwischenrufen nicht so leicht aus dem Konzept gebracht werden können. Das Thema ihres ursprünglichen Vortrags lautete: Was wollen die Sozialdemokraten? Doch laut Jeanette Wolf, einer gleichaltrigen Genossin, äußerte sich die Rednerin vor allem zur katholischen Kirche und deren Haltung zur Sozialdemokratie. Ich weiß selber nicht, wie ich es fertiggebracht habe, aber ich habe ungefähr eine Stunde gesprochen und die Leute haben sehr aufmerksam zugehört, lautete ihr abschließendes Urteil. Rosi Wollsteins Persönlichkeit, ihre Redegewandtheit und natürlich auch die politischen Inhalte konnten schon damals besonders die kritischen Anhänger des eigenen Lagers begeistern. Doch mit ihren Angriffen gegen die katholische Kirche hatte sie sich in Bocholt auch unter den Sozialdemokraten nicht nur Freunde gemacht. Jeanette Wolf blieb dieser Auftritt ebenfalls in Erinnerung. Jetzt zitiere ich Jeanette Wolf. Ich weiß, dass ein großer Entrüstungssturm in der kleinen Stadt ausbrach, weil Rosi Wolfstein anstatt zum Bergarbeitergesetz oder zu den Frauen zu reden, eine in einem vollkatholischen Ort ganz unangebrachte Rede gegen die Kirche hielt. Zitat Ende. Rosi Wolfstein nahm die Stimmung des eigentlichen Abends ganz anders wahr. Ich spürte das Interesse der Zuhörer. Es gab fast keinen Widerspruch. Dann, nachdem ich gesprochen hatte, kam der Pfarrer und bat ums Wort. Und zu meinem grenzenlosen Erstaunen fing er ungefähr so an. Er habe noch niemals einen Sozialdemokraten so sprechen hören. Er habe wenig dagegen vorzubringen, denn im Grunde seien es die alten Menschenrechte, die vertreten werden, die auch schon in der Bibel und den Testamenten enthalten seien. So. Ja. Dann schreiten wir ein bisschen voran. Die Sozialdemokratie hat sich ja 1914 in ein riesengroßes Lager der Kriegsbefürworter und ein eher kleines Lager der Kriegsgegner gespalten, nachdem der Erste Weltkrieg ausbrach. Natürlich waren Rosa Luxemburg und Rosi Wolfstein hier im Lager der Gegner und damit waren sie auch nicht sonderlich beliebt, also in ihrer eigenen Partei. Rosa Luxemburg verbringt eigentlich die meiste Zeit des Ersten Weltkriegs im Gefängnis. In der Zeit schreibt sie sehr viele Briefe. Ganz wenige davon gehen auch an Rosi Wolfstein. Und einen davon möchte ich jetzt kurz vorstellen. Der ist zwar schon aus dem Jahr 1918, wir springen da nochmal kurz zurück später, aber damit wir schon mal sehen, worauf es hinausläuft. Ich lese einfach vor, was ich transkribiert habe, damit Sie sich das nicht anlesen müssen hier. Meine liebe Rosi, Sie haben mir mit Ihrer Sendung und Ihren Zeilen große Freude gemacht. Wenn man bloß mit dem Glück im Winkel, das ich nun im vierten Jahr genieße, auskommen könnte. Aber die Weltgeschichte kommt einem ja vor wie ein schlechtes Buch, ein Kolportageroman, wo grelle Effekte und Bluttaten sich in roher Übertreibung häufen und wo man keine Menschen, keine Charaktere, sondern Holzpuppen handeln sieht. Egal, wann ich dieses Zitat vorlese, es kommt mir immer so vor, als können wir es auf die jetzige Politik auch ganz gut übertragen. Also wenn ich jetzt an diese Russland-Ukraine-Konflikte denke, finde ich dieses Zitat immer genial. Leider kann man dieses schlechte Buch nicht aus der Hand schmeißen, man muss sich durchbeißen. Und doch, sie bewegt sich, also die Erde. Ich verzweifle nicht einen Augenblick an der geschichtlichen Dialektik. Von ihren Schicksalen bin ich fortlaufend, wenn auch kurz, informiert. Ich hoffe sie stets ebenso forsch, munter und unverzagt, wie ich sie von früher her kenne. Eine Nachricht von ihnen tat mir immer wohl. Nochmals vielen Dank und herzlichen Händedruck, Ihre Rosa Luxemburg. Dieses forsch, das da so unschuldig steht, ist schon wörtlich zu nehmen. Also sie hat wirklich, sie hat nichts verheimlicht. Wenn sie irgendwas gesagt hat, hat sie kein Blatt vor den Mund genommen. Das gilt dann vor allem später auch für ihre Zeit im Preußischen Landtag. Da lässt sie sich wirklich von niemandem unterbuttern und nimmt auch in Kauf, dass sie für einen Tag oder gleich für eine ganze Sitzungswoche mal aus dem Parlament ausgeschlossen wird. Aber bevor es so weit kommt, muss jetzt erstmal ja was weiterhin gehen passieren. Wir sind immer noch in der Sozialdemokratie, die sich schon halb gespalten hat. Rosa Luxemburg ist total gegen eine Spaltung. Sie schreibt in einem Brief an, ich weiß gar nicht wen, Liebknecht oder jemand anderen, schreibt sie sowas wie, weil jemand sagt, er möchte aus der Partei austreten, dann sagt sie, ja, willst du denn aus der Menschheit als nächstes auch austreten, so sinngemäß. Also das sei für sie undenkbar, dass man eine Partei spaltet, aber manchmal wird man einfach mit Tatsachen konfrontiert. 1916 haben wir zwei Ereignisse, die ganz wichtig sind. Wir haben einmal die Folgekonferenz der Zimmerwalder-Konferenz in der Schweiz. Die hat 1915 stattgefunden und 1916 findet sie dann in Kiental statt. In Kiental ist Paul Fröhlich zugegen und lernt zum ersten Mal Lenin kennen. An der Stelle kann man, glaube ich, schon sagen, dass Lenin ihn ein bisschen verzaubert hat. Also er ist dann ein glühender Anhänger geworden. während Rosi Wolfstein immer eine Skeptikerin blieb. Also auch in ihrer ganzen Zeit in der KPD hat sie Lenin nie so hundertprozentig vertraut und hat ihn auch mal in Moskau konfrontiert mit seinen Kriegsgelüsten in Polen und so weiter und hat da irgendwie gesagt, sie finde das nicht gut. Und sie haben bestimmt alle schon mal dieses Zitat gehört, wenn Lenin sagt, manchmal, wenn man nicht weiß, ob eine Situation reif ist, muss man mit dem Bajonett prüfen, ob sie reif ist, so sinngemäß. Und darauf antwortet sie dann, also finde ich nicht gut, mit dem Bajonett, mit Gewalt erreicht man eigentlich gar nichts. Und ja, das ist so die Position von ihr zu Lenin. Fröhlich ist er ein Fan zu diesem Zeitpunkt. Sie ist 1916 ziemlich genau am gleichen Wochenende, am Osterwochenende, bei dieser illegalen Konferenz in Jena zugange. Und in Jena haben sich all die Herrschaften getroffen, die hier zu sehen sind, plus eine Reihe, ich sage jetzt einfach mal, älterer Genossinnen und Genossen, auch nicht viel älter, aber ein bisschen erfahrener. Die lassen sich bewusst nicht abfotografieren. Es gibt auch noch eine Teilnehmendenliste von dieser Veranstaltung. Da haben die auch nicht drauf unterschrieben, aber die hier abgefilterten schon. Also es war natürlich ein Fest für die Jurisprudenz, danach einfach nur abzuhaken, wen man verhaften kann. Rosi Wolfstein wird während dieser Zeit, also während des Ersten Weltkriegs, auch mehrfach verhaftet. Und ich lese jetzt einfach nur als Beispiel eine dieser Szenen vor, wo sie verhaftet wird und wie es dann weitergeht. Aber das ist eigentlich nur so als Beispiel. Es gibt ja mehrere Szenen, die sind eigentlich alle recht amüsant. Es gibt auch eine gute Quellenüberlieferung über ihre Haftzeit. Ja, sie gilt als eine der ersten weiblichen politischen Gefangenen des Ruhrgebiets in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Grund für die Verhaftung war ein Zusammentreffen der Angeklagten mit einigen wenigen Jugendfreunden am Düsseldorfer Bahnhof am 1. Oktober 1916, bei dem sie versucht hatte, die Genossen auf die Seite der Spartakusgruppe zu ziehen. Das ist diese Gruppe, die sich jetzt um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sammelt. Vom 10. Oktober bis 18. Dezember 1916 wurde Wolfstein vom königlichen Generalkommando des 7. Armeekorps in Münster in militärische Sicherheitshaft genommen. Also 10. Oktober bis 18. Dezember, über 2 Monate. Als Grund wurde ihr die Verbreitung aufrührerischer Schriften zur Last gelegt. Nach einer Nacht in einer Zelle mit einer Alkoholikerin kam sie in eine Einzelzelle, schreibt Otto Kaluban. Es brauchte aber 4 Wochen, ehe ihr die von Verwandten und politischen Freunden übersandte persönliche Wäsche, Toilettenartikel, Papier, Schreibwerkzeug und Bücher ausgehändigt wurden. Da sie auch anfangs keine warme Kleidung besaß, wollte sie sich warm abarbeiten und meldete sich zum Nägelklopfen an Schuhen an, wozu sie als Schutzhäftling nicht verpflichtet war. Ohne zu wissen, weshalb sie 4 Wochen lang nichts von ihren Angehörigen oder der Partei gehört hatte, fantasierte sie sich in dieser Zeit ganze Kinofilme zusammen, damit ihr nicht langweilig wurde. Das Verfahren wurde nach 9,5 Wochen mangels Beweisen eingestellt. Um diese überlange Untersuchungshaftzeit im Nachhinein zu rechtfertigen, wurde ein Strafbefehl wegen Abhaltung einer polizeilich nicht angemeldeten Versammlung erlassen. Also es waren 5 bis 6 Personen, die sich da am Bahnhof getroffen haben. Versammlung gilt das, ja, naja. Den anderen Teilnehmern des Treffens wurde in Abwesenheit eine Haftdauer von jeweils 2 Wochen auferlegt. Einer der Angeklagten legte in der Folge beim Amtsgericht Düsseldorf Berufung ein. Am 4. Januar 1917 kam es zur Verhandlung. 1917, da ist sie ja schon freigelassen, also die Verhandlung findet dann nachher statt. Bei der Rosi Wolfstein durch Hugo Haase verteidigt wurde. Entgegen den Erwartungen wurden alle Angeklagten unter Auflegung der Kosten des Verfahrens auf die Staatskasse freigesprochen. In Wolfsteins Fall war die Haftstrafe ohnehin bereits mehr als 4-fach abgegolten. So war Hugo Haase vor allem dafür verantwortlich, dass ihr Fall auch politisch vertreten, das heißt weitreichend kommuniziert wurde. Im März oder Anfang April 1917 habe Rosi Wolfstein während eines Verhörs Aussagen getätigt, die sie in den Augen der Polizeibeamten als derartig gefährlich haben aussehen lassen, dass ein geheimer Bericht angefertigt und an den Polizeipräsidenten in Berlin geschickt wurde. Darin schrieb der anonyme Verfasser, dass Rosa Wolfstein aus Duisburg in Barmen viele ihrer Gesinnungsgenossen beeinflusst hätte, indem sie sie aufgestachelt hätte. Zitat. Sie hat zugegeben, dass sie ihr Möglichstes tun werde, die Massen weiter in ihrem Sinne aufzuklären und tatkräftig für eine größere Aktion im Sinne der Barmer Demonstranten einzutreten. Zitat Ende. Wolfstein und ihre Genossen verstanden es, sich der behördlichen Überwachung für eine längere Zeit zu entziehen. So trafen sie sich beispielsweise am 18. März 1917 in der Privatwohnung einer Frau Martin in der Färberstraße 1b in Barmen und am 15. April desselben Jahres im Jugendheim der Stadt. Diese kleinen Zusammenkünfte waren für die Polizei nur schwer zu überwachen, da sie nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden. Hinzu kam, dass die Mitglieder dieser Sitzungen in der Öffentlichkeit kaum auftraten und so auch keine Möglichkeit für eine Verhaftung boten. Was auch noch sehr häufig bei diesen illegalen Versammlungen vorkam, war, dass man sich in der Korrespondenz, die vorher stattgefunden hat, immer mit Familiennamen angeredet hat. Also Onkel so und so, Tante so und so, Cousin so und so, damit es wie ein Familientreffen aussieht und nicht wie eine konspirative Zusammensetzung. Der Erste Weltkrieg ist leider nicht spurlos an der Familie Wolfstein vorübergegangen. Paul Wolfstein, der eigentlich in Argentinien berufstätig war, der hatte für die Firma von Hermanos Weil y Zia, also eigentlich Hermann Weil, gearbeitet. Ein riesengroßer deutscher Getreide, ja, Exporteur, Importeur, wie man will. Also er hat in Argentinien Getreide anbauen lassen, hat es nach Deutschland importiert oder exportiert. Und das wurde für das Heer vor allem verwendet. Und Paul Wolfstein hat für den gearbeitet und ist dann auf Urlaub gewesen. Das erste Mal, dass er zurück nach Witten kommen durfte. Dann wurde er sofort gemustert und eingezogen. Eigentlich galt eine Sondergenehmigung für solche Menschen, weil sie ja für die Kriegsindustrie arbeiteten und damit nicht abgezogen werden durften. In seinem Fall war es leider Pech. Wie wir anhand seines Grabsteins sehen können, stirbt er am 8. Dezember 1918. Zu diesem Zeitpunkt ist der Erste Weltkrieg eigentlich schon zu Ende. Aber er wird bei einer Übung, er wird ja erst eingezogen und wird dann in einem Feld ausgebildet und dabei bei einer Übung mit einer Granate verwundet und stirbt dann letztlich in einem Lazarett fern der Heimat. Also er ist auch dort beerdigt. Und ja, wir sehen anhand seines Grabsteins, dass man bewusst auch Witten Ruhe draufgeschrieben hat, damit klar ist, woher er stammte. Und ja, da es ein jüdischer Friedhof ist, ist oben auch diese Segensform, seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens enthalten, die auf jüdischen Grabsteinen fast immer vorkommt, allerdings am Ende. Und ja, genau, so ist das jetzt gewesen. Der Erste Weltkrieg, der zur Radikalisierung beigetragen hat, führt auch dazu, dass die beiden, also Paul Fröhlich genauso wie Rosi Wolfstein, letztlich der KPD beitreten. Ich gehe jetzt nicht genau auf die Ereignisse am Gründungsparteitag ein, aber der Gründungsparteitag der KPD am 1. Januar 1919 ist wohl der Tag, an dem sich die beiden zum ersten Mal begegnet sind und in einem Raum waren. Paul Fröhlich hat relativ häufige Redebeiträge gehabt und Rosi Wolfstein war Schriftführerin. Das heißt, sie hat ihn mit Sicherheit auch wahrgenommen. Aber so richtig gekannt haben sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht. In München gibt es die Räterepublik, von der Sie alle schon mal gehört haben, kurz nachdem Kurt Eisner mit seiner Novemberrevolutionsregierung gescheitert war. Danach gab es eine Art Machtvakuum, demokratische Regierungsübergang, Übertritte und sowas. Und dann kommt es zu zwei Räterepubliken. Die zweite davon wird von Eugen Leviné angeführt, den wir hier auch sehen auf dieser Tafel. Und der wiederum war verheiratet mit Rosa Meyer-Leviné. Und Paul Fröhlichs erste kleine Publikation über Eugen Leviné ist sozusagen die erste Biografie, die es über ihn gibt. Und er hat dafür das Material der Witwe bekommen. Rosa, eigentlich nur Leviné zu dem Zeitpunkt, heiratet später einen der Köpfe der Kommunistischen Partei, Ernst Mayr, hier rechts abgebildet. Und deswegen hat sie dann später den Namen Ernst Mayr Leviné getragen. Paul Fröhlich ist in der Revolution, in der Räterepublikszeit in München tätig, muss dann allerdings in den Untergrund flüchten, nachdem die Räterepublik blutigst niedergeschlagen wurde, und geholfen hat ihm dabei Minna Flake, eine befreundete Ärztin, die auch Mitglied der sozialistischen Strömung war, die jetzt nicht unbedingt KPD-Mitglied war, aber später dann SAPD oder SAP-Mitglied. Ja, dieses schöne Foto von Rosi Wolfstein, ich glaube, das dürfen wir sagen, Regina, hast du gefunden im Archiv. Und ich habe es dann gefunden, habe gedacht, ich muss es unbedingt haben, weil es ist einfach ein tolles Bild von ihr, auch eins der frühesten. Also ich glaube, nur dieses Bild von der Gruppe an der Osterkonferenz ist noch früher, aber da kann man sie ja kaum drauf erkennen. Und das ist wirklich ein richtig tolles Bild von ihr. Übrigens aus den Akten zu diesen Verhaftungen in der Zeit des Ersten Weltkriegs, also in dem Kontext auch entstanden. Um sie politisch immun zu machen, sie wurde ja mehrfach verhaftet, auch nach dem Ersten Weltkrieg, sollte sie dann auch in den Reichstag gewählt werden. Das hat nicht funktioniert, weil bei der ersten Reichstagswahl, an der die KPD auch teilgenommen hat, haben nur zwei Mitglieder den Einzug in den Reichstag geschafft, nämlich die beiden ganz oben, Clara Zetkin und Paul Levy. Alle anderen Mitglieder hier sind nicht gewählt worden. Sie ist dann als KPD-Mitglied allerdings Mitglied des Preußischen Landtags, das habe ich vorhin schon erwähnt. Dieses Kapitel parlamentarische Arbeit werde ich jetzt ein bisschen übergehen, denn die KPD ist eine sehr heterogene Partei und es ist viel zu diffizil, da jetzt auf alles einzugehen. Aber wir können, glaube ich, festhalten, Rosi Wolfstein und Paul Fröhlich waren nicht immer auf einer Linie, aber sie waren dann doch in zwei Strömungen, nämlich derjenigen, die 1924 im Zuge der sogenannten Bolschewisierung der KPD an den Rand der Partei gedrängt wurde. Bolschewisierung bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes eine Gleichschaltung im Sinne Lenins. Also man versucht, die Linie der Kommunistischen Partei Russlands anzuerkennen und diese auch vorzunehmen. Vorher hat man immer versucht, eine eigenständige Linie durchzuführen, das geht dann nicht mehr. Die neue Führung der Partei ist von Personen wie Paul Fröhlich und Rosi Wolfstein überhaupt nicht begeistert. Sie bezeichnen sie als Rechtsabweichler und sie werden auch wirklich als die Rechten innerhalb der Partei bezeichnet. Es gibt ungefähr 10 Flügel in der Partei, die Hermann Weber alle definiert hat und der die Partei die Rechte oder die, der rechte Flügel, da gehören die beiden eben dazu. Der zweite Schritt erfolgt dann 1928 in der sogenannten Stalinisierung der KPD. Das bedeutet, der leninistischen Ausrichtung auf eine Gleichheit wird noch eine Verschwörungskomponente hinzugefügt. Man versucht also, innerparteiliche Feinde als solche zu stigmatisieren und aus dem Weg zu räumen. In Deutschland geschieht es natürlich wesentlich weniger blutig als in der Sowjetunion, aber dazu dann später noch ein bisschen mehr. Rosi Wolfstein und Paul Fröhlich kommen beide von 1921 bis 1924 in die Parlamente, sie im Preußischen Landtag, er im Reichstag. Und Paul Fröhlich ist nochmal später im Reichstag ab 1928 und dann fliegen beide aus der Partei raus und er ist dann parteilos. Also er ist nicht mehr Mitglied der KPD, sondern der KPO und das sind nur 2 Mitglieder im Reichstag, die dürfen keine Fraktion bilden. Das heißt, sie können im Prinzip überhaupt nichts machen. Parteilos ist Quatsch, fraktionslos. Also sie haben keinen Einfluss mehr. Vorher wurde er grundsätzlich bei seinen Vorträgen mit Applaus unterstützt, jetzt wird er teilweise ausgebuht, es ist ein bisschen unangenehm. Schon die Zeit der Bolschewisierung, also ab 1924, nutzen die beiden, um Schriftsteller bestätigt zu werden. Paul Fröhlich ist derjenige, der die ersten Werke Rosa Luxemburgs herausgibt, natürlich im Auftrag der Partei. Und Rosi Wolfstein wird ihm als Assistentin zur Seite gestellt. Und das ist wohl der Moment, wo die beiden sich intensiver kennenlernen. Paul Fröhlich war schon mal verheiratet, hatte 3 Kinder und hat danach eine Genossin kennengelernt, mit der er noch eine Tochter bekommen hat und danach sehr bald auch Rosi Wolfstein kennengelernt. Er war nie geschieden von seiner ersten Ehefrau. Das heißt, wenn die beiden später 1948 im amerikanischen Exil heiraten, ist er noch nicht geschieden, aber das hat die amerikanischen Behörden deswegen nicht gekümmert, weil sie es nicht gewusst haben. Die beiden bekommen allerdings keine Kinder. Die Tochter, Edda Tasiemka, ist, da hatte ich so eine ähnliche Erfahrung wie du, Martina, dass ich da angerufen habe und noch einige gute Gespräche führen konnte. Dann wurde ich immer öfter von der Pflegerin vertröstet, dass es ihr nicht gut ging und irgendwann ist sie dann gestorben. Also es ist ein ähnliches Schicksal. Ja. Rosi Wolfstein tritt dann zum Beispiel nochmal hier in Düsseldorf auf, im Namen der Partei bei einer Clara Zetkin-Feier. Und ja, sie ist innerhalb der Partei, sie gilt als Unruhestifterin, weil sie immer den Finger in die Wunde der Fehler legt. Also wenn man irgendwas macht, was die Sowjets falsch machen und das in Deutschland kopiert, dann erwähnt sie das auch gleich. Und so verwundert es nicht, dass die beiden irgendwann aus der Partei fliegen. Diejenigen, die mit ihnen gehen, sind hier abgebildet, August Thalheimer und Heinrich Brandler. Der in der Mitte ist August Thalheimer und er ist Heinrich Brandler, werden die neuen Köpfe der KPO, der Kommunistischen Partei Opposition, von der KPD etwas verächtlich als KP0 bezeichnet. Und Jakob Walcher auf der rechten Seite wird auch einer der wichtigen Köpfe zusammen mit Paul Fröhlich und später gründen die beiden, sie werden Mitglied der SAP, die sie übernehmen, sage ich jetzt mal, und sie versuchen die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei, eigentlich eine Linksabkopplung der SPD zu einer anderen kommunistischen Partei zu machen. Das funktioniert aber eigentlich nicht. Die beiden sind sozusagen dann die Köpfe. Das übergehe ich jetzt kurz. Hier sehen wir nochmal eine ganz wichtige Figur, Felix Weil. Vorhin habe ich von Hermann Weil gesprochen, dem Getreidemenschen in Argentinien. Das ist sein Sohn, der Erbe seines Vermögens. Schon Hermann Weil hat einen Großteil seines Vermögens investiert, um die Frankfurter Schule mit aufzubauen. Das ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Also Adorno, Horkheimer und Co. beziehen ihre Gehälter direkt aus dem Vermögen der Familie Weil. Und Felix Weil wird später im Exil auch in den USA ihre Gehälter bezahlen. Einer derjenigen, die neben diesen Professoren auch davon profitiert, da gibt es eine Liste von ungefähr, ich glaube, 20 oder 60 Künstler, Künstlerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, alle im Exil, bekommen alle ein Geld von Felix Weil. Das Tragische daran ist, dass sein Vermögen im Laufe der Jahrzehnte immer kleiner wird und irgendwann ist er völlig mittellos und arbeitet dann als Major, glaube ich, für die US Army in Deutschland als Dozent irgendwo, sogar hier in der Gegend, glaube ich, oder? Weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall also wirklich ein tragisches Schicksal eigentlich, aber eine interessante Figur, denn er hat Rosi Wolfstein die Treue gehalten in ihrer Tätigkeit für die Verlage der Partei, als sie schon aus der Partei geflogen war. Sie hat also die ganze Zeit weiter für die Verlage arbeiten dürfen, obwohl man sie als Verräterin und als Spitzel und was weiß ich was bezeichnet hat, hat er sich immer hinter sie gestellt. Ja, ich habe schon gesagt, Verräter, Spitzel, Verschwörungskomponente, wer ist dafür eigentlich ein bisschen verantwortlich? Das ist dieser Herr hier, Ernst Tellmann. Ich lese einfach nur mal kurz die beiden Zitate vor. revolutionäre Einheitsfrontpolitik durchführen, das heißt schonungslosen Kampf gegen die Sozialfaschisten aller Schattierungen betreiben, vor allem gegen die gefährlichen linken Spielarten des Sozialfaschismus, gegen die SAPD, gegen die Brandler-Gruppe und ähnliche Klicken oder Richtungen. Wir denken nicht daran, diese wahrhaft revolutionären Kämpfer und Führer und ihre guten revolutionären Traditionen zu verleugnen oder gar den sozialfaschistischen, SAPistischen oder brandleristischen Schleichenschändern zu überlassen. Rosa Luxemburg und die anderen gehören zu uns, gehören der Kommunistischen Internationale und der KPD. Das bedeutet, die beiden durften nicht mehr die Werke Rosa Luxemburgs herausgeben. Der letzte Band ist im Archiv, im Bundesarchiv, unvollendet liegen geblieben, sozusagen. Nicht im Bundesarchiv, aber dort liegt er heute. Und Paul Fröhlich darf nicht mehr daran weiterarbeiten. Hier sehen wir nochmal schöne Fotos aus dem Jahr 1929. Oh, ist ein bisschen zerschossen. Von August Zander aufgenommen. Heinrich Brandler wird dann der neue Parteichef der SAP und die beiden wurden in ihrer Berliner Wohnung fotografiert. Das rechte Foto ist wahrscheinlich allen hier bekannt oder zumindest vielen. Frank Ahland dürfte wissen. Oder jeder, der Frank Ahland kennt, kennt bestimmt auch dieses Buch. Er ist heute auch hier. Das ist quasi dieses Bild, das hier auf dem Cover gelandet ist und das Buch ist Ihnen sicherlich schon bekannt. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe nur noch 5 Minuten hier. Das überspringen wir jetzt auch. Dieses Zitat lese ich noch kurz vor, denn es ist bemerkenswert. Im Januar 1933 entstanden, von Rosi Wolfstein in einem Text geschrieben, die Demokratische Republik, die keinen einzigen der Kriegsverbrecher, keinem einzigen der Kontorevolutionäre auch nur ein Härchen gekrümmt hatte, aber 2 Monate nach ihrer Geburt einen Kampf auf Leben und Tod mit dem entschlossensten sozialistischen Vortrupp der Arbeiterklasse führte und 2 der besten Köpfe der Arbeiterklasse erschlagen ließ, ohne je die Mörder und ihre Hintermänner richtig zur Verantwortung zu ziehen. Die Demokratische Republik beschritt damit jene Entwicklung, die Rosa Luxemburg am 13. Januar, 2 Tage vor ihrer Ermordung, so charakterisierte. Und nun zitiert Wolfstein Luxemburg: Heute ist es klar, dass Ebert Scheidemann nur durch Bajonette herrschen können. Ist dem aber so, dann will das Bajonett auch ohne Ebert Scheidemann herrschen. Das Bürgertum geht aufs Ganze und schreit nach offener Proklamierung der Säbeldiktatur, nach gänzlicher Wiederherstellung der alten Ordnung. Ja, in diesem Monat, Januar 33, ist in Deutschland ja jemand anderes an die Regierung gekommen, der danach für dieses Ereignis hier verantwortlich zeichnet, also den sogenannten Reichstagsbrand. Danach sind Listen veröffentlicht worden, auf denen Kommunisten und Kommunistinnen aufgelistet waren, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Auch solche wie Rosi Wolfstein und Paul Fröhlich, die schon lange nicht mit der Partei angehörten. Dennoch mussten sie sofort fliehen, das ist ihnen klar gewesen. Rosi Wolfstein flieht gleich zu Beginn 1933 über die grüne Grenze nach Belgien und wird dort vom späteren belgischen Postminister Paul-Henri Spack aufgenommen, der letztlich auch dafür sorgt, dass sie 1936 nach Frankreich gehen kann. Paul Fröhlich, der einen anderen Weg einschlägt, was auch im Spiegel mal abgedruckt wurde 1976, wurde von einem Schiffsjungen namens Herbert Frahm in den Norden gebracht, der später Willy Brandt heißt und Bundeskanzler wird. Und leider sind die beiden erwischt worden. Er ist an der Grenze verhaftet worden, kommt dann ins Konzentrationslager Lichtenburg, wird aber Ende des Jahres in der Tradition des Kaiserreichs durch die Weihnachtsamnestie wieder freigelassen und flieht über Breslau Richtung Böhmen, Tschechien, hält sich kurz in Prag auf, Österreich, Schweiz, Paris. Die SAP hat ihre Zentrale dann in Paris, die beiden werden tätig in der Zentrale und wie wir alle wissen, hat die SAP schon in der Zeit der Weimarer Republik politisch keinerlei Einfluss gehabt, also die Wahlergebnisse waren bei 0,2 bis 0,1%. In der französischen Zeit ist das absolut unter jeder Existenz. Trotzdem wird die SAP ernst genommen von der SPD und der KPD. 1936 im Dezember gibt es diesen Aufruf der sogenannten Volksfront. Und dieser Aufruf, ich habe den ein bisschen zusammengeschnitten, um ehrlich zu sein, das obere ist der Anfang, das hier unten ist das Ende. Da steht also, bildet die Deutsche Volksfront für Frieden, Freiheit und Brot. Sucht Verbindung untereinander und mit uns. Vereinigt eure Kräfte mit den unseren zum gemeinsamen Kampf. Schlagen wir in einer Front den, der unser aller Feind ist. Unser nächstes Ziel ist der Sturz Hitlers und aller Peiniger des deutschen Volkes für Frieden, Freiheit und Brot. Unterzeichnet haben das diese Herrschaften hier, manche davon sind Ihnen sicherlich bekannt. Wenn schon nicht die Sozialdemokraten, dann vielleicht unter den Kommunisten solche Personen wie Wilhelm Pieck oder Walter Ulbricht, die später mal Karriere in der DDR machen werden. Aber auch unter den SAP-Leuten finden sich bekannte Namen, bloß kennt die keiner, weil die alle Decknamen verwendet haben, im Gegensatz zu den anderen, die mit Klarnamen unterzeichnet haben. Und M. Koch, Martha Koch ist Rosi Wolfstein, und Karl Franz ist Paul Fröhlich. Und Willy Brandt, der hier oben mit seinem Decknamen unterzeichnet und eigentlich Herbert Frahm heißt, hat später bewusst entschieden, diesen Decknamen der SAP als seinen eigentlichen Namen beizubehalten, um darauf immer darauf hinzuweisen, warum er diesen Namen gewählt hat und dass er davon überzeugt ist, dass das das Richtige war. Paul Fröhlich wird dann im Deutschen Reichsanzeiger seiner Staatsbürgerschaft verlustig erklärt, Rosi Wolfstein nicht. Und die beiden werden letztlich aus dem französischen Exil gerettet, kurz bevor die Deutschen sie einsacken können. Es gibt da Unterlagen im Reichssicherheitshauptamt und bei der Gestapo, wo klar ist, dass sie wissen, wo die beiden wohnen und dass sie auch verhaftet werden sollen. Aber ein amerikanischer Lateinlehrer, sage ich jetzt mal, Marion Fry, geht in Frankreich im Untergrund auf die Suche nach allen möglichen Menschen. Ich habe hier mal ein paar von den Herrschaften und Damen angezeigt, die von ihm gerettet wurden, die teilweise wie Hannah Arendt zum Beispiel noch zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt waren. Die hätten nie diese Form von Bekanntheit erlangt, wenn sie nicht Marion Fry rausgeholt hätte. Das gleiche gilt natürlich auch für, also nicht für die das gleiche an Unbekanntheit, sondern die Wichtigkeit. Marc Chagall oder die Manns und so weiter. Also solche Personen hätten nicht überleben können, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte es Marion Fry nicht gegeben. In New York, wo die beiden letztlich landen, leben sie dann in einem Ortsteil, der nennt sich Kew Gardens. Es ist ein Stadtteil von Queens in New York, wo sehr viele deutsche geflüchtete Juden unterkommen. Dieses Foto ist 1942 in ihrer Wohnung entstanden, in diesem Block. Und ein ähnliches Foto ist das, was eben auch das Cover dieses Buchs ziert, wo sie so ein bisschen in die Ferne gucken und was ich so ein bisschen nachdenklich fand. Das Bild hat mir ganz gut gefallen. Aufgenommen hat es Fred Stein, eigentlich Friedrich Stein, ein Dresdner geflüchteter Jude, ebenfalls in New York untergekommen. Die beiden kehren aber letztlich nach Deutschland zurück. Sie merken, ich mache jetzt ein bisschen Gaspedal, weil ich schon über der Zeit bin. Die beiden kehren letztlich zurück, 1951. Kehren, ja, wohin geht's? Die SPD ist ihnen eigentlich viel zu konservativ, aber die SED, beziehungsweise die Vorgänger, die KPD und alles, was es so in der DDR gibt, ist ihnen zu stalinistisch weiterhin, weil sie sind ja weiterhin Richtung Osten orientiert. Und im Westen gibt es ja auch eine KPD, aber auch die ist ihnen zu stalinistisch aufgestellt. Das heißt, es gibt kaum noch eine Alternative. Eine dritte Partei, wie man sie in der SAP vor dem Krieg hatte, nochmal neu zu gründen, wäre absolut sinnlos gewesen. Sie hatten ja keinen Erfolg. Also sind sie wieder Mitglied der SPD geworden. Widerwillig und unter großer Häme vieler ehemaliger Mitglieder ihrer anderen Parteien, aber so ist es leider gewesen. Ja, jetzt lese ich noch kurz zwei Zitate aus diesem dicken Buch vor, nämlich diejenigen zum Tod der beiden, damit sie mal was Schönes gehört haben, ein paar schöne Quellen. Also einmal lese ich vor, was Rosi Wolfstein oder Rosi Fröhlich jetzt eigentlich, sie haben ja 48 geheiratet, in einem Brief an Freunde schreibt zu den Todesumständen von Paul Fröhlich. Es kam für alle unerwartet. Paul war auf dem Weg der Genesung von einer Prostataoperation. Die Ärzte waren mit seinem Befinden sehr zufrieden. Er selbst war guten Mutes, nahm nach den ersten schweren Tagen wieder an allem teil, was draußen vorging. Da muss man dazu sagen, 10 Tage vor seinem Tod ist Josef Stalin gestorben und das hat er mitbekommen und darüber war er natürlich nicht traurig, sondern das war für ihn schon wichtig, weil die Sowjetunion, das russische Volk, der Kommunismus waren ihm immer extrem wichtig, aber solange Stalin gelebt hat, war es einfach unmöglich, da irgendwelche Bezugspunkte zu ziehen. Er las viel und verlangte immer mehr Lektüre, um nicht zu viel zu versäumen. Anfang März sollte er entlassen werden. Der erste Versuch aufzustehen erwies sich jedoch als verfrüht. Dann dauert es eben ein paar Tage länger, sagte er, mit der großen Ruhe, die ihn gerade in schwierigen Situationen auszeichnete. In den folgenden Tagen war er nicht ganz auf der Höhe wie zuvor, klagte auch über Kopfschmerzen. Der Chirurg hielt die Genesung aber für so weit fortgeschritten, dass er ihm die Entlassung für den 10. in Aussicht stellte. In der Nacht vom 8. auf den 9. März 1953 wurde Paul sehr unruhig. Am 9. früh war ihm das Aufstehen unmöglich. Im Laufe des 9. traten starke Veränderungen in seinem Verhalten ein, die der Chirurg als psychische Reaktion, wie sie häufig nach dieser Operation auftreten und wieder vergehen, erklärte. Am 10., als sich der Zustand verschlimmert hatte, vermutete der Stationsarzt, dass eine Gehirnblutung die Ursache sei und leitete sofort eine entsprechende Behandlung ein. Da die Apathie zunahm, wurden ein Internist und ein Neurologe zugezogen. Der Neurologe stellte fest, dass eine Gehirnblutung eingetreten sei. Eine Lumbalpunktion brachte eine leichte Besserung, die bis zum 14.15. aus der Trotz anhielt. Am 15. vormittags sank Paul in eine immer tiefere Bewusstlosigkeit, aus der er trotz aller Bemühungen der Ärzte nicht mehr erwachte. Am 16. März morgens um 8.40 Uhr hatte er ausgelitten. Das ist natürlich eine sehr detaillierte Beschreibung des Todes eines Menschen. Sowas gibt es über Rosi Wolfstein leider nicht. Allerdings war Rosi Wolfstein 99 und da ist, glaube ich, klar, was da irgendwann passiert. Kurz vor ihrem Tod, ein Jahr vorher, wurde sie im Altenheim, das der AWO gehörte und in Frankfurt war, nochmal besucht. Also eigentlich nicht sie, sondern ihr Zimmernachbar, mit dem sie lange Jahre ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis hatte, nämlich ungefähr seit den 1920er Jahren. Den Herrn sehen wir ganz rechts, Max Diamant. Und mit ihm war sie eben im Altenheim Zimmer an Zimmer gelegen. Willy Brandt hat eigentlich Max Diamant besucht und hat dann erfahren, dass nebenan Rosi Wolfstein ist und hat gesagt, na dann besuchen wir sie auch mal. Und dabei ist dieses schöne Foto entstanden, dass wir in diesem Bild hier auch nochmal eins der letzten Bilder von ihr auch erkennen können. Hier hinten, hinter ihrem Kopf direkt, hängt dieses Bild an der Wand. Also das hat ja offensichtlich schon was bedeutet, dass Willy Brandt, der damals ja noch, also schon recht berühmt war, sie besucht hat. Was sie im Nachhinein sehr verwirrt hat, es war der Tag, bevor er seinen Vorsitz als SPD-Chef aufgegeben hat. Und das hat sie total gewundert, weil darüber hat er keinen Satz erwähnt. Hat sie stutzig gemacht. Rechts oben sehen wir noch ein enges befreundetes Paar, Henry und Frieda Jacobi. Mit den beiden haben sie seit dem französischen Exil ein sehr enges Verhältnis gehabt. Und Henry Jacobi hat seinen Weg aus Frankreich detailliert beschrieben, seine Fluchtgeschichte in einem Buch erzählt. Und darin tauchen die beiden auch regelmäßig auf. Darüber kann man also sehr gut die Fluchtgeschichte rekonstruieren, ist natürlich hier drin auch nochmal alles verarbeitet. Und hier unten auf dem Bild sehen wir Rosi Wolfstein und rechts neben ihr steht Edda Tasiemka. Das ist die Tochter von Paul Fröhlich, die in London gelebt hat und die ihr aber irgendwie trotzdem freundschaftlich verbunden geblieben ist. Als junges Kind hat sie mal sowas gesagt, hat sie mir auch am Telefon gesagt und hat dann gesagt, das dürfen Sie nicht erzählen. Eigentlich kann man sagen, Rosi Wolfstein hat mir den Vater weggenommen. Und dann hat sie angefangen zu lachen und gesagt, ach, das können Sie ruhig erzählen. Also, ja, aber sie hatten am Ende dann doch ein gutes Verhältnis, möchte ich mal sagen. Ja, und dann ist wirklich eins der allerletzten Fotos, das von ihr entstanden ist. Dieses hier im Frankfurter Palmengarten, da hat es ihr immer sehr gut gefallen, vor allem die Magnolien. Da hat man sie dann im Rollstuhl hingefahren. Ja, und kurze Zeit später ist sie dann leider verstorben. Jetzt lese ich noch was dazu durch, denn ist auch ganz nett. Von ihrem Balkon aus konnte die 98-Jährige die einfachen Dinge des Lebens genießen. Zitat aus einer Postkarte. Das Haus steht in einem wunderschönen Park, in dem ich mich häufig aufhalte und die gute frische Luft genieße. Zwei private Pflegerinnen stehen mir zusätzlich täglich zur Verfügung. So habe ich den Wechsel recht gut überstanden und fühle mich den Umständen entsprechend ganz wohl. Dem Brief, dem diese Zeilen entstammen, fügte sie zwei Dinge bei. Einmal ein Foto von sich, hätte ich noch nicht vorstellen sollen, einmal ein Foto von sich selbst in einem Rollstuhl vor einer Magnolie, die im besagten Park stand und an der sie sich erfreute. Außerdem einen biografischen Artikel Hermann Webers im ÖTV-Magazin. Darin befand sich eine Aquarellzeichnung von ihr, die dem Foto nachempfunden war, das in der ersten Hälfte der 1920er Jahre im Handbuch des Preußischen Landtags abgedruckt worden war. Es ist vermutlich der Bekanntschaft Max Diamants zu Jakob Moneta zu verdanken, dessen Tochter Dahlia das AWO-Wohnheim damals leitete, dass Rosi Fröhlich dort nicht nur einen Platz bekam, sondern direkt neben Diamant wohnen durfte. In einem Neujahrsbrief an ihre Freunde vom Januar 1987 heißt es: Mir geht es weiter dem Alter entsprechend zufriedenstellend. Die täglichen Spaziergänge in der frischen Luft, das Umsorgtsein und die Anteilnahme meiner Freunde wirken sich gut aus. So hoffe ich, den langen und kalten Winter gut zu überstehen. Weil ihr bereits die Beantwortung der Korrespondenz zu ihrem 90. Geburtstag viel Mühe bereitet hatte, schrieb sie an die Jacobis: Gott soll schützen vor dem 100. Ungeachtet des Wahrheitsgehalts eines solchen Wunsches ging es für Rosi Fröhlich in Erfüllung, als sie am 11. Dezember 1987 im Alter von 99 Jahren an Altersschwäche in ihrem Bett verstarb. Ihren 100. Geburtstag hatte sie um ein knappes halbes Jahr nicht mehr erlebt. Hermann Weber versandte einen Brief an diverse Adressaten, um die traurige Nachricht zu übermitteln. Ihre zahlreichen Freunde betrauern den Verlust einer außergewöhnlichen Frau, die ein gutes Stück Tradition des Sozialismus in Deutschland verkörperte. Der Tod Rosi Fröhlichs erhielt große mediale Aufmerksamkeit. Sowohl in der Frankfurter Rundschau als auch in der Frankfurter Neuen Presse wurde Bertolt Brecht mit folgender Zeile zitiert: So eine wie Rosi Fröhlich brauchen wir viele. Die Aussage bezog sich auf ihre Tätigkeit für die diversen Flüchtlingsorganisationen in New York. Im Vorwärts wurde eine Traueranzeige von Rosi Fröhlichs Freundin Lissy Ahlfahrt und Hans Fröhlich abgedruckt. Das ist ein Sohn von Paul Fröhlich. Darin heißt es, ihr Leben war bestimmt von dem Ideal einer gerechteren, menschlicheren Gesellschaft ohne Not und Klassenschranken. Die Trauerrede auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo sie neben Paul Fröhlich beigesetzt wurde, hielt der ehemalige Ministerpräsident des Landes Hessen, Holger Börner. Er erinnerte an die frühen Jahre der Verstorbenen und kam hinsichtlich ihres Entschlusses, sich politisch zu engagieren, zu dem Fazit: Das war damals revolutionär, sich auf die Seite der Entrechteten zu stellen, für Arbeiterbildung einzutreten, Wege aus dem Elend der industriekapitalistischen Ausbeutung aufzuzeigen, sich für die Gleichberechtigung der Frau einzusetzen und das Frauenwahlrecht zu erkämpfen. In diesem Sinne war Rosi eine Revolutionärin. Am 12. Januar 1988 erfolgte zusätzlich eine Gedenkfeier für Rosi Fröhlich im Frankfurter DGB-Haus. Neben dem Redepult wurde auf einem kleinen Podest, wir sehen es hier links oben im Bild, ein Foto der Verstorbenen aufgestellt, bevor die Veranstaltung um 15 Uhr mit einem klassischen Musikstück begann. Danach lieferte Martin Wenz einen kurzen biografischen Einblick, ehe Franz Krämer den Grabgesang Unsterbliche Opfer vortrug. Das Lied, das in Russland für die Opfer der russischen Revolution von 1905 komponiert worden war, drückte wie kein anderes die Symbiose aus Trauer um Rosi Fröhlich und Wehmut über die gescheiterte Revolution aus, für die sie sich zeitlebens eingesetzt hatte. Zunächst orthodox, doch die längste Zeit ihres Lebens auf ganz eigene Art und Weise. Für sie galt gleichermaßen, was ihr Fritzi Mannheimer anlässlich des 10. Todestages über Paul Fröhlich geschrieben hatte. Die Münchnerin sprach mit ihrer Bekannten oft über Paul und manchen anderen Kumpel, die damals die entsetzliche Enttäuschung einer verratenen Revolution erleben mussten. Und wir erinnern uns daran, dass wir alle nach 1945 in der SPD die große linke Kraft in Deutschland sahen. Auch das wurde eine Enttäuschung. Unter diesem Gesichtspunkt war Unsterbliche Opfer eine würdevolle Wahl, die für viele Alternativen Interpretationsspielraum bot. Damit bin ich am Ende.